Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf leistet dem Eindringling immer noch erfolgreich Widerstand. Aber jetzt herrscht tiefer Friede in dem kleinen Dorf. Der Frühling neigt sich dem Ende zu. Obelix trägt Hinkelsteine aus, begleitet von seinem Gehilfen Idefix. Asterix sonnt sich vor seiner Hütte und jeder Mann genießt einfach nur ganz entspannt die Ruhe. Im befestigten Römerlager Aquarium hingegen, vor den Toren des gallischen Dorfes, herrscht größte Aufregung. Oh, Musculus, mein Freund! Wie recht ich hatte, dich nach Rom zu schicken. Du wurdest dazu auserwählt, Rom bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Ja. Zusammen mit den größten Athleten der ganzen römischen Welt. Selbstverständlich, Otullius, Redefluss, mein Centurio. Ich bin doch der Größte. Ja. Ich bin der Champion. Hören wir einmal, wie man bei unseren Galliern auf die Aufregung reagiert. Vielleicht solltet ihr die Champignons einmal beiseite stellen, O Majestix. Aus Aquarium sind Freudenschreie zu hören. Die Römer scheinen sehr guter Dinge zu sein. Ah, aber das ist merkwürdig. Was machen wir denn da? Suppe. Champignons schmecken sehr gut, wenn man sie in die Suppe tut. Suppe. Ist das alles, was dir dazu einfällt, Obelix? Aus Champignons muss man ein Omelett machen. Ein richtiger Feinschmecker isst sie als Omelette. Aber Majestix, unser Chef... Kein Wort mehr! Ich bin der Chef, wie du ganz richtig sagst. Wir machen ein Omelette. Vielleicht einen Champignon-Salat. Manchmal habe ich den Eindruck, unsere Freunde nehmen die Dinge nicht ernst genug, Asterix. Die gute Laune der Römer kann ein schlechtes Zeichen für uns sein. Richtig. Also, was sollen wir machen, O Druide? Wir lassen sie schmoren. Champignons muss man in Butter schmoren. Nur so behalten sie ihren typischen Geschmack. Zurück ins Lager der Römer. Hier bekommt Claudius Musculus nicht nur eine Suppe, sondern eine richtige Extrawurst. Hier kommen deine Speisen. Ich hoffe, sie finden deinen Gefallen. Nicht schlecht, Otullius Redefluss, mein Centurio. Ja. Die Verpflegung der Legion ist ganz hervorragend geworden. Was sind denn das für kleine schwarze Dinger hier? Das sind Eier vom Stör. Auf meine Kosten aus Persien hergebracht. Hör mal, Musculus. Wenn du es schaffst, bei den Olympischen Spielen einen Ölzweig zu erringen, dann bekommen wir alle Heimaturlaub in Rom für den Zirkus. Ja, und befördert werden wir auch noch. Das sportliche Ansehen ist so wichtig für eine Nation, dass ich sogar Präfekt von ganz Gallien werden kann, wenn du gewinnst. Musculus, kann ich mich auf dich verlassen? Ich werde dir eine Stütze sein. Nichts leichter als das. Schließlich bin ich der Größte. Und jetzt gehe ich ein bisschen trainieren. Im Wald. Wunderbar, wunderbar. Bei so viel Optimismus kann er gar nicht verlieren. Noch weiß Musculus nicht, wem er gleich im Wald begegnen wird. Und was das für Folgen hat. Ich fühle mich großartig in Form zum Wildschweinjagen, Obelix. Miraculix hat mir ein wenig von dem Zaubertrank gegeben, der unbesiegbar macht. Ja, ja, und ich habe wieder nichts bekommen, weil ich angeblich... Lauf. Was hat er denn, der Römer? Keine Ahnung, vielleicht wird er verfolgt. Ich frag ihn mal. Ich bin der Größte. Ich bin der Schnellste. Entschuldigung, ist da vielleicht jemand hinter dir her? Obelix, lass den Römer in Ruhe. Wir wollen doch Wildschweine jagen. Ist gut. Sie haben mich überholt. Beide? Na, im Speerwerfen bin ich jedenfalls der Stärkste. Zum Beweis bricht der Römer eine kleine Birke ab und schleudert sie weit weg. Um gleich darauf von einer großen Eiche getroffen zu werden. Hey, Römer, wacht wieder auf. Ihr dürft meinem Kumpel nicht böse sein. Obelix, der Römer hat uns doch gar nichts getan. Nichts getan? Er hat mir ein Stück Holz an den Kopf geworfen. Ich habe zurückgeschmissen und jetzt sind wir quitt. Beim Jupiter, jetzt ist aber Schluss. Los, Dicker. Auf zum Ringkampf, zum Faustkampf, zum Pankraton. Ich bin der Größte. Ich bin nicht. Ehrlich, Asterix, findest du mich zu dick? Aber nein, Obelix, du bist nur ein bisschen kräftig. Was ist nun? Gehen wir nun Wildschwein jagen oder nicht? Oh ja. Nach einer Weile klettert Musculus wieder von dem Baum herunter, auf den Obelix ihn mit einem Schlag befördert hat, und begibt sich zurück ins Lager. Ich bin ein Versager. Was? Ein Versager? Wer sagt, dass du ein Versager bist? Ich sage, dass ich ein Versager bin. Alles ist stärker als ich. Alle Gallier, die ich im Wald getroffen habe. So ein kleiner, schlecht gebauter und so ein dicker, etwas kräftiger. Einfach alles. Ach, die Gallier beim Teutates. Lange haben wir mit ihnen keine Scherereien mehr gehabt. Musculus, geh in dein Zelt zurück, mein Champion, und ruh dich ein wenig aus. Ich bin kein Champion. Ich bin ein Versager. Ich werde die niedersten Arbeiten tun. Ich hole mir jetzt einen Besen, aber keinen schweren. Und ich werde mal mit ihnen reden, mit den Galliern. Man hole mir mein Pferd. Der Eintritt des Centurio ins gallische Dorf bleibt weitgehend unbeachtet. Um vom Majestix empfangen zu werden, muss er sich schon lautstark bemerkbar machen. Ich will den Chef sprechen. Es ist dringend. Dies ist ein offizieller Besuch. Ach, es ist doch immer das Gleiche. Kaum bin ich im Bad, werde ich gestört. Im letzten Jahr war es genauso. Und im Jahr davor auch. Nun gut, wenn es ein offizieller Besuch ist, stellt die Wanne auf den Schild und tragt mich hinaus. Nun, ich höre, du Römer. Einer meiner Leute wurde dazu ausersehen, unsere Garnison bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Und deine Gallier machen sich offensichtlich einen Spaß daraus, ihn zu entmutigen. Ich bitte euch, lasst meinen Champion in Ruhe trainieren. Ja, ich werde darüber nachdenken und dich meine Antwort wissen lassen. Salut! Tragt mich wieder rein. Die Angelegenheit ist wichtig. Gute Miene, meine Kleider. Ich bade nächstes Jahr weiter. Kurz darauf hat Majestix seine wichtigsten Krieger und den Druiden um sich herum versammelt. Was sind eigentlich diese Olympischen Spiele? Heilige Spiele. Kampfspiele, die unter dem Schutz von Zeus stehen. Sie finden alle 4 Jahre in der Zeit zwischen dem 16. Juli und dem 13. August im griechischen Olympia statt. Sie dauern 5 Tage und sind eine Zeit der Waffenruhe. Groß ist der Ruhm des Siegers und seines Landes. Wisst ihr, was wir machen sollten? Ja, Champignonsuppe! Obelix, Asterix hatte da eher an etwas anderes gedacht. Bald darauf macht sich Majestix auf den Weg zu den Römern, um ihnen das Ergebnis der Beratungen mitzuteilen. Musculus, ich versichere dir, die Gallier werden dich nicht mehr stören. Los, los, leg den Besen weg. Nein, Fink ist noch viel zu gut für mich. Aber so hör doch. Nehmen wir mal an, sie wären wirklich stärker als du. Dann doch nur, weil sie den Zaubertrank haben, der sie unbesiegbar macht. Und deine Gegner bei den Olympischen Spielen haben diesen Trank nicht. Daran hatte ich doch gar nicht gedacht. Ja, weißt du? Mercurio, ich habe mir die Sache überlegt. Wie? Der Chefgallier. Ave. Salut. Wir haben uns ausführlich beraten. Ja, und? Und wir haben beschlossen, ebenfalls an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Was? Ja. Auch wir schicken einen Athleten nach Olympia. Auf, dass der Bessere gewinne. Salut. Halt, warte. Ja? Ihr könnt nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das dürfen nur die Griechen. Und als einzige Ausnahme die Römer. Ja. Ihr nicht. Im Ernst? Erkundige dich, dann wirst du hören, dass ich die Wahrheit sage. Nun, Musculus, bist du jetzt beruhigt? Und ob ich beruhigt bin? Ja. Ich fange sofort wieder mit dem Training an. Gut so. Damit hatte Majestix nicht gerechnet. Müssen die Gallier nun ihren großartigen Plan aufgeben? Ja, das stimmt. Nur Griechen und Römern ist es erlaubt, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Aber beim Teutates, wir sind doch Römer. Wir sind Römer? Wieso? Na, Julius Caesar hat es doch oft genug erwähnt. Er hat Gallien erobert. Ich soll ein Römer sein? Aber ja, doch, natürlich. Wir gehören zur römischen Welt. Ja. Da werden sich aber einige wundern. Ja. Das muss gefeiert werden. Ja. Claudius Musculus ist inzwischen wieder fleißig am Trainieren. Aber Tullius Redefluss traut dem Frieden noch nicht ganz. Er macht sich auf dem Weg zum Dorf der Gallier, um ein bisschen am Zaun zu spionieren. Und was hört er da? Wir sind Römer! Hoch sollen wir leben! So ist das also. Erst bekämpft man sie bis zum Umfallen, überfällt und besetzt sie und dann drehen sie den Spieß um, wie es ihnen gerade gefällt. Mit dem Zaubertrank ist es absolut sicher, dass wir gewinnen werden. Ja, das ist genau das, was ich unter Sport verstehe. Totale Gewissheit. Ja, wir müssen übrigens noch die Kämpfer auswählen, die uns vertreten sollen. Aber wie denn? Ganz einfach. Es werden Ausscheidungswettkämpfe veranstaltet. Jeder bekommt eine Kelle Zaubertrank und dann geht es los. Mit dem Ergebnis, dass alle gleich schnell und gleich stark sind. So ist das nun mal mit einem Zaubertrank. Aber schließlich findet sich auch dafür eine Lösung. Hört her! Das Olympische Komitee hat eine Entscheidung getroffen. Die Athleten, die uns vertreten werden, sind Asterix, weil er der Intelligenteste ist und wir ohne ihn gar nicht auf die Idee gekommen wären, an den Spielen teilzunehmen. Und Obelix, weil die Kraft des Zaubertranks bei ihm unbegrenzt anhält. Genau, ich bin nämlich als Kind hineingefallen. Ja. Und ich habe eine Überraschung für euch. Wir begleiten unsere Sportler nach Olympia, um sie bei den Spielen anzufeuern. Was sagst du dazu, wie die Der Tag der Abreise rückt schnell näher. Majestix trifft wohl überlegte Vorbereitungen. Ich habe ein Schiff geschartert, Asterix. Einheitsklasse mit Deckspielen, mit Gymnastik im Freien und einmaliger Atmosphäre. Besonders wichtig ist eine ausgesuchte Diät für die Sportler. Die Ernährung im Ausland könnte ihrer Hochform schaden. Und was ist eine ausgesuchte Diät, o Druide? Nun, ich dachte da an etwa 38 Wildschweine. Oh ja! Das ist gut. Am Vorabend der Abreise schließlich packen die Athleten ihre Sachen. Bei Obelix ist es ein Hinkelstein. Und bei Musculus, dem Römer, natürlich ein Besen. Dann geht es los. Und tatsächlich kommen die Deckspiele und die Gymnastik bei den Galliern nicht zu kurz. Sie müssen nämlich selber rudern. Die ansonsten sehr ruhige Überfahrt wird nur von einem angenehmen Zwischenfall unterbrochen. Eine Piratengaleere kreuzt ihren Weg. Aber nicht lange. Nach langer, ansonsten ungestörter Reise heißt es dann: Kinder, morgen haben wir es geschafft. Piräus erwartet uns. Merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass jemand dazu eine Bemerkung macht. Miraculix? Ja, Obelix? Wer ist denn dieser Piräus? Na also. Wie heutzutage jedermann weiß, ist Piräus der Hafen von Athen, der griechischen Hauptstadt. Also Kinder, wir sind hier als Vertreter Gallien. Ja, benehmt euch anständig. Ja. Und dass ihr euch nicht über die Griechen lustig macht, nur weil sie nicht so eine glorreiche Vergangenheit aufweisen können wie wir. Ja, ich mache Lust, über die Griechen. Am nächsten Tag besichtigen die Gallier die Zeugnisse der glorreichen Vergangenheit Griechenlands. Zum Beispiel den heiligen Felsen, die Akropolis, wo sie die Prophyläen, den Tempel der Athena Nike und den großartigen Parthenon bestaunen. Lauter architektonische Wunderwerke. Staunt, Freunde, staunt! Was sagt ihr dazu? Fantastisch! Ja, für Ausländer nicht schlecht. Apropos Ausländer, da kommen gerade unsere Landsleute. Ich bin nicht euer Landsmann. Wenn es nach mir gehen würde, gebe ich euch Gallien zurück und jeder bliebe da, wo er hingehört. Panteutates! Meine Römerseele ist entsetzt, wenn ich euch so reden höre. Spaß beiseite. Ihr werdet doch nicht wirklich an den Olympischen Spielen teilnehmen, oder? Wo wir durch den Zaubertrank unbesiegbar sind, da wäre es doch zu dumm, es nicht zu tun, oder? Oh, das ist aber doch ungerecht. Ja. Was soll denn aus uns werden? Ja. Ihr könnt selbstverständlich auch teilnehmen. Nur gewinnen werden wir. Ja. Und das allein zählt. Ja. Wo ist mein Besen? Nach der Besichtigungstour genießen unsere Freunde das griechische Essen. Es gibt gefüllte Weinrebenblätter, Fleischspießchen, Oliven, Wassermelonen und geharzten Wein. Gegen Sonnenaufgang legen sie sich dann noch ein bisschen aufs Ohr, um anschließend nach Olympia aufzubrechen. Olympia, die heilige, die wunderbare Stadt mit ihrem Zeus-Tempel und der Zeus-Statue des Phidias. einem der 7 Weltwunder. Mit dem Helanodikeion, dem Sitz der 10 bestellten Kampfrichter, dem Prytaneion, dem Sitz der Regierungsmitglieder, dem Buleuterion, dem Sitz des Olympischen Senats und schließlich mit dem Stadion, in dem die meisten Wettkämpfe stattfinden werden. Aber noch nie haben die Griechen einen derart bunt zusammengewürfelten Haufen im Anmeldebüro gesehen. Was ist denn das beim Herkules? Wir sind Römer und wollen uns für die Teilnahme an den Spielen anmelden. Römer? Und ihr seid alle Athleten? Nein. Athleten sind nur die beiden Damen. Der Kleine und der Kräftige. Das ist Roms Untergang. Na gut, die Athleten und ihr Trainer können eintreten, samt Gepäck und Nahrung. Da sind sie. Seid gegrüßt, Römer. Lass mich mal durch. Ich bin Legionär Schlag drauf und Schluss und für alle Kampfarten gemeldet. Ich höre, du seist sehr stark, Gallier, und ich glaube kein Wort davon. Beweise es mir. Moment. Wenn du es wünschst. Darf ich es auch mal beweisen, Asterix? Ich weiß nicht. Frag ihn, wenn er wieder wach ist. Während sich die Griechen fleißig auf die Wettkämpfe vorbereiten und sich die Gallier zwischen den Mahlzeiten ausruhen, haben die Römer jegliche Hoffnung aufgegeben. Der Wein, der bringt uns Sonnenschein. Dieses Verhalten führt zu Unruhe im olympischen Dorf. Weil es nach Wein und Bratendüften riecht, können die anderen Athleten nicht mehr in Ruhe trainieren. Schließlich wird ein Abgeordneter zur römischen Delegation geschickt. Ich bin Kontrabass vom Olympischen Magistrat. Schau an, ein Besucher. Legt euch zu uns. Was für 30 lang. Ja, schämt ihr euch denn gar nicht, Römer? Was würde wohl Julius Caesar dazu sagen? Gar nicht zufrieden, wie? Nein. Ihr glaubt wohl, dass der Wein euch zusätzliche Kräfte verleiht. Ja. Doch vergesst nicht unsere olympischen Statuten. Das Einnehmen jeglicher kraftfördernder Mittel ist verboten. Wer dagegen verstößt, wird disqualifiziert. Ist gut. Du kannst gehen. Ja. Beim Jupiter! Halt, warte mal! Ja, was gibt's denn noch? Und kurz darauf kommt, was kommen muss. Da sind sie, die 3 da. Wie? Stimmt es, dass ihr vorhabt, bei den Spielen einen Zaubertrank einzunehmen? Aber sicher doch. Dass ihr's wisst, das ist strengstens verboten. Strengstens? Strengstens. Strengstens. Unter diesen Umständen bitte ich dich, das heilige Dorf verlassen zu dürfen, damit wir uns mit unseren Freunden beraten können. Genehmigt. Tullius Redefluss gibt die gute Nachricht sogleich an die anderen Römer weiter. Endlich wird das Training wieder aufgenommen. Dafür ist es jetzt an den Galliern, niedergeschlagen zu sein. Wir werden Majestix, unseren Chef, um seinen Rat bitten. Da sind sie. Ah, da sind ja unsere Sportler. Was führt euch Schönes her, Kinder? Doch wie wir wissen, sind es keine erfreulichen Nachrichten, die Asterix, Obelix und Miraculix zu ihnen geführt haben. Die Gallier erstarren vor Schreck. Dann bleibt uns nur noch der Rückzug. Nein! Wir dürfen jetzt auf keinen Fall aufgeben. Wenn es nicht anders geht, verzichten wir eben auf den Zaubertrank. Gut gesprochen, Asterix. Obelix könnte allein teilnehmen. Wie? Allein? Oh nein, das wäre nicht fair. Wie? Was wäre nicht fair? Richtig. Er ist als kleiner Junge in den Topf mit dem Zaubertrank gefallen und... Weil ich als kleiner Junge in den Topf mit dem Zaubertrank gefallen bin, darf ich nicht an den Spielen teilnehmen? Ganz genau! Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Ist doch wahr, nie erklärt mir jemand, was los ist. Es bleibt also dabei. Asterix nimmt an den Olympischen Spielen teil. Miraculix und Obelix betreuen ihn als Trainer. Und, mögen uns die Götter beistehen. Schon komisch, so ein Antitopfgesetz. Nun wird es höchste Zeit für Asterix, ernsthaft mit dem Training zu beginnen. Ein einziger Ölzweig würde völlig ausreichen. Du nimmst nur an den Wettläufen teil. Ich drehe mal eine Runde auf der Laufstrecke. Du nimmst mit der Sanduhr meine Zeit, ja? Gut. Aber wird es ausreichen, um gegen diese super trainierten Athleten anzukommen? Könnten wir für die Uhr nicht einfach feineren Sand nehmen? Ach, kommt, wir gehen schlafen. Morgen beginnen die Spiele. Lasst uns zuversichtlich sein. Und wenn ich sage, ich sei in eine Amphore gefallen und nicht in einen Topf? Der große Tag ist gekommen. Zuschauer aus der ganzen bekannten Welt haben sich versammelt. Es heißt Zuschauer und nicht Zuschauerinnen. Denn Frauen ist der Besuch der Olympischen Spiele noch verboten. Nachdem ein Wettkämpfer, stellvertretend für alle anderen, den Olympischen Eid geschworen hat, marschieren die Athleten in das Stadion ein. Vom Einzug der römischen Delegation nimmt keiner Notiz. Nur einer ihrer Vertreter fällt durch die Reaktion des Publikums auf. Dann erfolgt der Start zum ersten Wettbewerb. Einem Lauf über 20 Stadien des Doppelstadions. Ein Spartaner gewinnt den Lauf. Nicht schlecht, Asterix. Die Spartaner sind richtig gut. Und die Römer sind auch ganz schön in Form. Ach, Miraculix, würdest du deinen Zaubertrank nur nicht in einem Topf brauen? Dann hätte ich mitmachen können. Nur nicht die Hoffnung aufgeben. Für den Rest des Tages stehen auf dem Programm die Kämpfe Ringkampf, Faustkampf und Pankraton. Eine Kombination aus beiden. Die Kämpfe werden dominiert von einem Athleten aus Rhodos, dem Koloss Walross. Die Römer sind wieder einmal ziemlich niedergeschlagen. Die Griechen jubeln. Aber sie kommen auch ins Denken. Selbstverständlich werden unsere Athleten sämtliche Ölzweige erringen. Doch wenn wir diesen römischen Barbaren nicht auch einen Ölzweig überlassen, verlieren die ausländischen Besucher das Interesse an den Spielen. Keine Besucher, kein Geld, keine Geschäfte. Unsere einmaligen Bauwerke werden zu Ruinen verfallen und niemand wird sich mehr dafür interessieren. Natürlich können wir nicht verlangen, dass unsere Sportler freiwillig verlieren. Aber ich glaube, ich habe die Lösung. Nachdem ein Beschluss gefasst worden ist, werden die Römer ins Gymnasium gerufen und dort wird die hochinteressante Neuigkeit verkündet. Römer, der Olympische Senat hat für morgen eine zusätzliche Disziplin vorgesehen. Ein 24-Stadien-Lauf, an dem nur Römer teilnehmen dürfen. Ich wünsche euch viel Glück. Es möge der Stärkste unter den Schwächeren gewinnen. Schade, dass du nicht mal einen kleinen Schluck Zaubertrank nehmen darfst. Zaubertrank? Der in dem Topf in der Hütte da hinten? Naja, eben Zaubertrank. Was denn sonst? In dem Topf in der Hütte da hinten, deren Tür nicht richtig schließt? Ja, in dem Topf in der Hütte da hinten, deren Tür nicht richtig schließt und die nachts nicht bewacht wird. Das ist doch, was du meinst, nicht wahr, Obelix? Naja, ja, Es ist aber doch verboten, von dem Zaubertrank aus der Hütte da hinten zu trinken. Deren Tür nicht richtig schließt und die nachts nicht bewacht wird. Schnell verlassen Asterix und Miraculix den Raum, in dem sich immer noch die übrigen Römer aufhalten. Was ist denn los mit euch? Ach, Romelix, du bist der raffinierteste von uns allen. Ja, großartig. Wie? Also ich weiß nicht, seit ihr Römer geworden seid, sprecht ihr eine andere Sprache als ich. Und die Römer? Haben die verstanden, was Asterix und Miraculix gemeint haben? Musculus, komm mal zu mir. Was unsere Beförderung betrifft, das Wichtigste ist, dass Julius Cäsar zufrieden ist, ja? Ja. Und damit Julius Cäsar zufrieden ist, musst du das morgige Rennen gewinnen und den Ölzweig erringen. Ja. Nun glaube ich zu wissen, dass da hinten eine Hütte ist, deren Tür nicht richtig schließt, die nachts nicht bewacht ist und in der ein Topf mit Zaubertrank steht. Also. In jener Nacht ist alles ruhig. Unsere Gallier schlafen friedlich. Bis... Aufwachen! Hey, Asterix! Miraculix! Idefix hat mich geweckt! Da hinten bei der Hütte, deren Tür nicht richtig schließt, die nachts nicht bewacht ist und in der ein Topf mit Zaubertrank steht, treiben sich eine Menge Leute herum. Na, ist mein Idefix nicht ein hervorragender Wachhund? Sehr schön. Und jetzt sag deinem Wachhund, er soll wieder einschlafen. Und kümmere du dich auch nicht weiter drum. Aber vielleicht wollen sie den Topf klauen. Bei den Hellenen ist das Topfklauen nicht verboten. Verstehe einer die Topfgesetze dieses Landes. Das. Endlich geht es für die Römer um einen Ölzweig. Der 24-Stadien-Wettlauf. 24 Stadien sind so viel wie 4614 Meter und 48 Zentimeter. Oder umgerechnet 14.400 Schuhlängen, Größe 46. Die Wettläufer an den Start. Die Römer scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Ich bin der Schnellste. Oh, Druide, ich habe eben noch mal schnell einen Blick in die Hütte da hinten geworfen. Ja, Obelix, ich weiß schon. Ja, aber der Topf ist völlig leer. Obelix, das ist jetzt nicht der richtige Moment, um zu stören. Geh auf die Tribüne und setz dich zu den anderen. Wie? Ach, schon gut. Ich hab verstanden. Komm, Idefix. Aber hätten die hier einen mit ein bisschen Verstand dringend nötig. Das Rennen wird gestartet. Fertig? Los! Wenn ihr wüsstet, aber auf mich hört ja keiner. Doch der Wettkampf nimmt schon bald nach dem Start eine sehr merkwürdige Wendung. Die Römer liegen allesamt gleich auf, weit vor Asterix. Und dann geschieht das Unglaubliche. Asterix wird von allen anderen überrundet. Und, ja, die Römer erreichen sogar alle gleichzeitig das Ziel. Da wird Cäsar aber zufrieden sein, was? Halt! Ich erhebe Einspruch. Einspruch? Ich beschuldige alle Gewinner dieses Laufes, sich bis oben hin mit Zaubertrank abgefüllt zu haben. Das ist eine schwere Anschuldigung. Kannst du das beweisen? Nein, das ist eine Lüge. Ihr seid Betrüger. Bäh. Selber bäh. Ja, seht ihr? Ich habe einen Farbstoff unter den Zaubertrank gemischt. Und alle, die davon getrunken haben, haben jetzt eine blaue Zunge. Beim Hermes! Du sagst die Wahrheit! Was? Bleibt meine Zunge jetzt für immer blau? Der Olympische Senat wird über diese außergewöhnliche Situation beraten müssen. Das hat es noch nie gegeben. Erst kommen alle Läufer, bis auf einen, gleichzeitig ins Ziel. Und dann haben diese Läufer auch noch alle eine blaue Zunge. Was nichts anderes heißt, als dass sie allesamt ein verbotenes Stärkungsmittel zu sich genommen haben. Im Senat bleibt nur eine Entscheidungsmöglichkeit. Alle Teilnehmer, die von dem Zaubertrank getrunken haben, werden disqualifiziert. Der Sieger des 24-Stadien-Laufes heißt deshalb Asterix. Ja, aber hat Asterix denn gewonnen? In gewissem Sinne ja, Obelix. In gewissem Sinne. Die Begeisterung des Publikums kennt keine Grenzen. Doch schließlich müssen unsere Freunde die Heimfahrt antreten. Es wird eine ruhige Fahrt, unterbrochen nur von der kurzen Begegnung mit einem Piratenschiff. Hauptsache, dass unsere Freunde wohlbehalten in ihr kleines, siegreiches Dorf zurückgelangen, wo sie in einer sternklaren Nacht den olympischen Erfolg feiern. Den Erfolg, der so wichtig ist für das Ansehen einer ruhmreichen Nation. Was mich am meisten erstaunt hat bei den Kriegen, das sind diese merkwürdigen Antitopf-Gesetze. Ich, Obelix, und rede nicht so viel. Sag, Asterix, was hast du eigentlich mit dem Ölzweig gemacht? Ich habe ihn überhaupt nicht mehr gesehen. Ach, erzähl's niemand weiter, Miraculix, o Druide. Aber ich habe ihn jemand gegeben, der ihn wirklich nötiger hatte als ich. Beim Teutates. Und einmal, ein einziges Mal, war Cäsar zufrieden, als Claudius Musculus mit einem Ölzweig zurückkehrte. So wurde der Legionär Musculus schließlich doch noch zum Centurio befördert und der Centurio Redefluss doch noch zum Tribun.